Ich bin Jossi, ich wohne in Berlin seit 7 Jahren schon. Bin aber immer öfter in Israel, Palästina, da bin ich auch geboren, in Jerusalem. Und meine Gründe, vielleicht hier zu sprechen oder überhaupt in Deutschland über die Situation in Israel, Palästina zu sprechen, kommt erstmal aus meinem Aktivismus da vor Ort, aber auch weil ich hier in Deutschland, vor allem in Berlin, aktiv bin in bestimmten queeren Gruppen, antirassistischer Zusammenhänge in Berlin. Und ich glaube, das, was ich heute zu sagen habe, ein bisschen aktuell ist auch für, so ich werde heute nicht nur über Israel sprechen, sondern vor allem über unsere Bewegungen, schwule, emanzipatorische Bewegungen oder feministische Bewegungen und was mit denen passiert ist in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Ein bisschen über die Einführung, über den Aufbau des Vortrags heute. Ich werde erstmal anfangen mit dem Begriff von Homonationalismus. Und das ist ein ganz weites Feld. Und dann gehe ich noch zu Pinkwashing und so. Fallbeispiel erstmal Israel, Palästina und Homonationalismus und dann Pinkwashing in Israel. Und zuletzt wurde ich irgendwie auch mit der Diskussion ein bisschen, was hat das eigentlich mit uns hier im deutschsprachigen Raum zu tun. So, eigentlich die Frage, die ich glaube, ich mir vorstelle immer, oder als jemand, der auch so aufgewachsen ist in Jerusalem und sehr verbunden war da mit dem queeren Bewegung und mit queeren Organisationen oder schwul-lesbischen Organisationen, ist, wie wir von einer Außenseitergruppe, von einer Randgruppe in der Gesellschaft plötzlich gefeiert werden, plötzlich benutzt werden, wie unsere Wörter, unsere Kämpfe instrumentalisiert werden für etwas, das wir eigentlich nie gedacht haben, dass möglich wäre. Und es ist eine sehr widersprüchliche Situation. Ich kann auch heute, also es gibt kein Narrativ, der für alle Länder gilt, und es gibt keine große Wahrheit gerade jetzt, sondern ich würde schon sprechen von, was ich als Problematik gerade jetzt von der schwul-lesbische Transbewegung sehe. Und das versuche ich irgendwie, ohne zu romantisieren, dass es damals viel besser war, als wir noch illegalisiert wurden, als wir noch von dem Staat nicht anerkannt wurden. Aber schon ein bisschen sein, was passiert dann, als die Illegalisierung vorbei ist, als eigentlich die Legalisierungskämpfe angefangen. Legalisierung heißt auch, wie wir uns in der Stadt integrieren, als Teil von dem Staat verstanden werden. Normalerweise wird die schwule Bewegung angefangen, so, man spricht über die schwule Bewegung, wir feiern CSD, Christopher Street Day, und es wird schon sehr gefeiert, irgendwie, aber über die tatsächliche Verlauf von Christopher Street Day wird weniger gesprochen heutzutage, was da tatsächlich passiert ist in New York in 1969 und später danach in den 70er. Dass tatsächlich diese schwule Kneipe oder schwul-trans-Kneipe von der Polizei angegriffen wurde. Und wer hat sich überhaupt zu Wehr gewehrt? Ich glaube, es ist sehr interessant, weil eigentlich diese große Geschichte, was wir alles heute feiern, hat angefangen mit transsexuellen Sexarbeiterinnen, mit Menschen, die nicht weiß sind, mit Gruppen, die insgesamt in unserer schwule Communities heutzutage immer noch eine Randgruppe ist. Und sie waren die, die die Polizei angegriffen haben, die Widerstand geleistet haben, die Steine geworfen haben. Und wenn wir heute die CSD in Deutschland angucken, oder auch in den USA, sehen wir genau diese Personen nicht mehr. Wir kennen sie nicht mehr. Wir sehen ganz verschiedene Leute, die dann marschieren oder in der Front stehen. Und ich glaube, diese Geschichte, ja, das ist auch so ein Bild, ein schönes Bild von dem Krawall dann. Was ist eigentlich passiert? Durch die Kämpfe, die geführt wurden, durch eigentlich diese Mobilisierung, die sehr groß war und auch nicht allein war, so, man muss immer denken, es ist nicht nur in den USA, sondern in vielen anderen Ländern, waren diese Kämpfe von LGBTQ immer mit anderen Kämpfen verbunden. so von Kämpfen von der Schwarzen Pantheren in den USA, mit anderen migrantischen Gruppen auch in Europa, mit sozialistischen, kommunistischen, anarchistischen Gruppen, sehr nah zu den feministischen Bewegungen damals, auch wenn es Probleme auch damals gab. Und irgendwie sehen wir, wie in den 80er und den 90er Jahren was ganz anderes sich entpuppt hat aus dieser Bewegung. So anstatt eine radikale Weltordnung zu schaffen wollen, so eine antikapitalistische Inhalt, ging es vielmehr um Integration, um wie wir unsere Rechte jetzt bekommen, wie wir uns bitten vom Staat, uns anzuerkennen. So zum Beispiel ist die Idee von schwule Ehe ist sehr bekannt. So die Idee von schwule Ehe wurde schon in den 70er diskutiert und von den meisten Aktivisten irgendwie als Schwachsinn gesehen, weil es war so, warum sollen wir heiraten? Die Hochzeit ist ja eine bürgerliche, kapitalistische, patriarchale Struktur. Warum wollen wir das überhaupt machen? Und irgendwie im Laufe der 80er und 90er ist es ganz anderes geworden. Es gibt einige Gründe dafür. Ich glaube, sie antworten nicht alles, aber während der 80er und der 90er, viele von dieser schwule Organisation oder LGBT-Organisation hat sich erstmal NGOisiert, so zu Vereinen gegründet, die auch dann bezahlbare Personen haben. Die meisten übrigens auch schwule weiße Männer in den USA und auch in Deutschland. Eine Kommerzialisierung, die auch passiert ist, zum Beispiel, dass schwule Magazine und schwule Gruppen dann Unterstützung von der Wirtschaft bekommen haben. Eine Platz wurde dann angeboten eigentlich für diese Kooperation zwischen Markt und Schwulen. So, es gibt in der 80er sind auch so diese Begriffe aufgetaucht wie die Pink Dollar oder Pink Pound. Das heißt, wir kaufen Produkte nur von Firmen oder von Läden, die schwulfreundlich sind. Und natürlich auch der Einstieg in die Parteipolitik. Und das ist ein bisschen schwierig. So, ich meine, das ist normalerweise ein Erfolg. Man sieht das auch als Erfolg. Und es ist auch tatsächlich ein Erfolg, dass Parteien gemerkt haben, dass sie eigentlich etwas mit diesem Thema machen müssen. Gleichzeitig, wenn wir denken, was passiert ist, wenn schwule Aktivistinnen oder lesbische Aktivistinnen innerhalb Parteien reinkommen, wie sie sich dann anpassen müssen, was für Forderungen dürfen sie dann machen, was ist staatskonform, was ist nicht staatskonform. Das hat alles die schwule, lesbische Kämpfe sehr anderes gestaltet. Eigentlich können wir sehen, ganz klar in den 90er, wo Kampagnen gegen Illegalisierung zum Beispiel, so die meisten Antisodomie-Gesetze wurden auch aufgehoben in der westlichen Welt in den 90er, zu Anerkennungspolitik gewechselt ist. Und diese Anerkennung war nicht nur in Bildungssystemen, sondern vor allem durch die schwule Ehe, dass Schwulen und Lesben und Trans auch im Militär dienen dürfen, dass auch Schwulen, Lesben und Trans in der Wirtschaft arbeiten können. Natürlich könnte man sagen, es war am Anfang ein Versuch, dass Schwulen und Lesben nicht mehr diskriminiert werden in der Arbeitswelt. Gleichzeitig aber ist auch so gesehen, ist alles dann gut, wenn Schwulen und Lesben nicht mehr diskriminiert werden. So, ich meine, wir können, es gibt so viele Beispiele, aber zum Beispiel Nike, die ihre Menschenrechtsbedingungen für ihre Arbeiter ganz bekannt sind, wird von sehr vielen schwulen Aktivisten in den USA gelobt, weil sie Schwulen und Lesben nicht mehr diskriminieren. Was passiert dann zu uns, zu unserer Bewegung, wenn wir Danke sagen, wenn wir Danke sagen müssen? Ich glaube, diese meisten Kämpfe haben sich dann entwickelt in den 90er als eine liberale Politik. Moment, wo? Ja, als eine liberale Politik, von Multikulturalität auch gesprochen wurde, dass nicht nur Schwulen und Lesben, so, man muss auch sagen, auch viele feministische Kämpfe die gleiche Linie genommen haben, wie wir zum Beispiel bis heute in Deutschland wird gekämpft, dass Frauen auch in Vorstandsräte, Betriebsräte oder ne, wie heißt das so, in der höhere Etage von so Führungsetage reinkommen, dass Frauen auch im Militär dienen dürfen und nicht nur dienen, sondern kämpfen dürfen. Und einige Sachen sind passiert dann. Erstmal sagen wir Danke, sind wir irgendwie in Schuld gegenüber dieser Gruppen wie Wirtschaft und Staat, die uns anerkennt. Gleichzeitig müssen wir doch integrieren. Und integrieren kann man sich nicht mit einem in einem rassistischen, sexistischen und klassistischen Gesellschaft so einfach. Man muss sich für uns, damit Schwulen vorankommen können, müssen wir bestimmte Schwulen da zeigen. Das heißt zum Beispiel, ein Hartz-IV-Empfänger, der bisexuell ist, wird nicht in Front stehen. Eine Transsexarbeiterin, und die meisten Transkämpfen in den 70er und 80er waren auch von Sexarbeiterinnen organisiert, sie dürfen nicht mehr vorkommen, weil das passt auch nicht in diesem Bild. Junkies dürfen auch nicht mehr vorkommen. So sehr viel, so, und Migrantinnen, Schwarzen in den USA, sie sind nicht mehr in der Front, sondern es wird wieder, so, es wird eigentlich innerhalb der schwulen Gemeinde die Gute, die Weißen, die Bürgerlichen vorgestellt. Es wird dann gesagt, das ist ja wichtig, wir können ja nicht die, wir können auch nicht die Öffentlichkeit zu viel bombardieren. Damit wir anerkannt werden, müssen wir auch die guten Leute vorschicken. Die guten Leute sind immer aber weiß und bürgerlich. Und nicht nur weiß und bürgerlich, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, über Männlichkeit und Weiblichkeit zu sprechen. So ist auch eine Männlichkeit und Weiblichkeit, die akzeptiert werden kann. Zum Beispiel ein Drag Queen wurde am Anfang nicht geschickt. So, es sollte schon Männer, die Männer sind und einfach auch Männer lieben. Oder Frauen, die Frauen lieben, aber auch weiblich sind. Butch, Schwuchteln, Tunten, die alle sollen ein bisschen schweigen, damit wir erstmal reinkommen. Ich glaube, das ist immer noch eine sehr wichtige Anliegen von dem, wie heißt das, institutionalisierten schwule Bewegung heute. Was noch interessanter, ich glaube, passiert ist, ist, dass seit 9/11, seit dem Anschlag in den USA in 2001, die ganze Gesellschaft ist ein bisschen von liberaler Politik zu einer Sicherheitspolitik gewechselt. Das heißt nicht, dass, so, ich würde sagen, man spricht nicht mehr über Multikulturalität. Merkel hat das auch schon ganz klar, dass wir so, dass Multikulturalität gescheitert sei, dass wir nicht so viel Platz machen, dass wir im Krieg sind. Dann plötzlich sind auch Schwulen und Lesben und Frauen in eine ganz andere Position gekommen. Man musste ein bisschen anknüpfen, auch an koloniale Politik, die schon 200 Jahren existiert, und ein bisschen zurückgehen und sagen, dass viele koloniale Diskurse, also Kolonialismus war natürlich marktwirtschaftlich orientiert und hatte seine Akkumulationen, Gründen und so weiter, aber es hatte auch eine Ideologie. Man musste sich rechtfertigen. Wieso können wir die sogenannte dritte Welt ausbeuten? Wieso können wir die Welt besetzen? Und diese Diskurse, die damals sehr oft benutzt waren, waren eigentlich die Rettung. Wir müssen sie retten, wir müssen sie helfen und retten. Und das heißt, helfen, wir wissen besser, wir müssen ihnen beibringen, genauso zivilisiert zu sein, wie wir sind. Und gleichzeitig retten. Und retten heißt zum Beispiel die benachteiligte Gruppen. Ich glaube, die erste, so in Großbritannien zum Beispiel, in Zeit von dem Imperialismus, die Diskurs um Frauen, also Witwenverbrennung in Indien, ist ein sehr bekanntes Beispiel. So, es gab diese Gebrauch oder diese es wurde in bestimmten Orten in Indien von einer bestimmten Gruppe Witwen, nachdem sie verwitwet wurden, verbrannt. die Menge von Männer in Großbritannien, die das aufgenommen haben, als wir müssen nach Indien gehen und die Frauen retten von dieser barbarischen Zivilisation, ist ein Diskurs, der immer noch bleibt bis zu heute. Wir müssen die Frauen retten, wir müssen heute die Schwulen und Lesben retten, wir müssen irgendwelchen jemand retten, weil wir das viel besser wissen. Es ist interessant auch zu sehen, dass die britische Ideologe von dieser, von das immer über Witwenverbrennung gesprochen haben, waren eigentlich auch die großen Kämpfer gegen die Gleichberechtigung von Frauen innerhalb England. So diese Widersprüche existierten schon vor 200 Jahren. Wir sehen das auch heute sehr gut. Afghanistan wird bombardiert für die Frauen, weil wir die Frauen retten müssen, die in Burka und leiden und so weiter. Und wenn wir das Afghanistan besetzen, können wir sie befreien. Natürlich diese Diskurse sind seit 2001 viel stärker in Mode und so auch mit islamophobe Kampfbegriffe, so zum Beispiel gegen die Schleier, dass Frauen mit Schleier unterdrückt seien, ganz insgesamt. Man fragt auch nicht diese Frauen eigentlich, was sie denken, aber man muss sie befreien. Ich glaube, mit Homosexualität ist es passiert und es ist passiert in einer sehr komischen Art und Weise, weil eigentlich, wenn man koloniale Diskurse anguckt von dem 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, Homosexualität war nicht westlich konnotiert in dem Westen. Homosexualität wurde als orientalisch gesehen. So, Homosexualität war mit Rückständigkeit gebunden, mit nicht modern, mit etwas, das die Bauern vielleicht machen, mit etwas, das die untere Schichten machen, nicht was, das wir als zivilisierte, moderne Heterosexuelle eigentlich zu tun haben. Und ganz schnell, wirklich in den letzten 20 Jahren, ist plötzlich Homosexualität zu fortschrittlich. Eine Masse an Fortschrittlichkeit wird daran angemessen, wie schwulfreundlich ein Land ist. Und wenn wir das denken, es ist sehr, sehr lustig, weil es gibt genau die gleichen Texte vor 100 Jahren über wie schlimm die Türkei ist, weil da alle Männer mit Männern ficken. Und heutzutage wird über die Türkei so schlecht gesprochen, weil da Männer mit Männern nicht, angeblich nicht genug ficken. Oder dass sie bedroht werden. Ich glaube, es ist noch krasser, wenn man denkt, so die HIV-Krise in den westlichen Ländern in den 80er hat eigentlich das Bild von Homosexualität, das mit Tod gebunden auch und sowas, so unlebendig und so total krass produziert. Und plötzlich in den 90er und so weiter, so Schwulen sind mit Lebendigkeit gebunden. Wir können auch reproduktiv sein, wir können jetzt auch Kinder machen. Wir gehören plötzlich zum Westen. Und das ist auch ein wichtiger Teil zu dem Thema von Homonationalismus, das ich jetzt vorstellen würde. Genau. So, der Begriff Homonationalismus wurde eigentlich geprägt von einer Wissenschaftlerin, Jaspeer Puar, in den USA. Und das ist vor kurzem, 2008, hat sie ein Buch publiziert, wo sie das thematisiert hat. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückgehen und sprechen über Nationalismus. Und eigentlich verstehen, dass Nationalismus ein ganz banales Phänomen ist. So banal in dem Sinne, dass wir machen das die ganze Zeit. Wir sprechen in nationalen Kategorien immer. So unsere Zeitungen, unsere Fernseher, unsere Gespräche, wenn wir sagen, wenn wir über uns sprechen, passiert das auch immer im Nationalen. Dabei sind Schwulen nicht anders, oder Lesben, so. Wir sind eigentlich auch immer mit diesem Bilder von nationalen Grenzen konfrontiert. Wir sind eigentlich die, die nicht in diese nationalen reinpassen, die das merken vielmehr. So, zum Beispiel ich als nicht-deutsche Herkunft merke das viel besser, wenn jemand etwas nationalistisch sagt. Nationalistisch heißt nicht Deutschland der Deutschen oder sowas, sondern nationalistisch heißt schon von wir oder woher kommst du? Und diese Frage zum Beispiel, woher kommst du, die nur schwarze Menschen oder Menschen, die nicht ariergesund aussehen, vorgestellt wird. Ne? Und es wird ganz oft reproduziert in unserer Gesellschaft, nicht nur in den Deutschen. Und gleichzeitig ist es aber eine sehr wichtige Mobilisierungskraft für viele Politik, also für die Politik und für was passiert ist. Zum Beispiel wir können kämpfen, wir können zum Krieg gehen. Ich glaube, das meisten wisst ihr auch so. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier irgendwie nationalismuskritisch sind, hoffe ich mal. Wenn nicht, können wir darüber auch später sprechen. Aber ich wollte sagen, was ich damit so als banales Phänomen, ich meine, Schwulen und Lesben und Trans sind nicht bessere Menschen. Sie sind nicht außerhalb ihrer Gesellschaft, denn natürlich sind sie auch von Nationalismus betroffen. Was mit dem Begriff Homonationalismus eigentlich gezeigt wird, ist nicht, wie auch Schwulen und Lesben und vielleicht einige Trans sich anpassen und plötzlich nationalistisch geworden sind, sondern wie die Nation plötzlich die Schwulen und Lesben entdeckt hat. Und wie diese Gruppen plötzlich als die Schützlinge der Nation geworden sind. Dass plötzlich wir in Deutschland unsere Schwulen schützen müssen. Zum Beispiel vor bösen Migranten, die schlimm homophob sind, viel schlimmer als die Fußball-Hooligans zum Beispiel. Oder wir müssen Kriege führen, weil damit können wir diese, so eine bestimmte Schwulen, so es passiert die ganze Zeit in den Medien, so ich glaube, fast jeder Krieg, der in den letzten 5 Jahren oder 10 Jahren geführt wurde, wurde auch damit gesprochen, wir können die Schwulen da retten. Gerade jetzt in Mali zum Beispiel gegen die Islamisten wurde über die Schwulen da geredet, dass wir sie plötzlich entdeckt wurden. So es ist auch interessant, dass vorher niemand über Mali gesprochen hat und es ist schwul oder nicht schwul, die Malier wurden ja ertränkt vor unseren Küsten. Vor Europa, aber plötzlich müssen wir einen Krieg führen für sie. Und gleichzeitig, als diese Integration in der Nation passiert, auch, dass die das nicht, so die dich nicht anpassen können, nicht nur wollen, sondern nicht anpassen können, zum Beispiel Afrodeutsche, Menschen mit Migrationshintergrund, einfach ausgelassen werden von diesen Bewegungen. So man sieht sie auch gar nicht mehr. Es wird gesprochen über Schwulen in Deutschland. Wenn man über Schwulen und Lesben hier spricht, man spricht immer über weiße Mittelschicht, Schwulen und Lesben, die irgendwie in der Stadt integrieren können. Und es gibt viele von uns, die das einfach nicht leisten können. Und diese Kritik ist eigentlich gar nicht so neu. So, ich glaube, die feministische Bewegung hat das sehr gut ausgedruckt, schon in den 70er und 80er. Als Frauen, so, ich würde Alice Schwarzer zum Beispiel als wunderbare Beispiel geben. Alice Schwarzer will ja Frauen retten. Von Prostitution, von Islamismus, von, ich weiß nicht was. Sie will Frauen retten. Sie schreibt darüber auch in Bild-Zeitung. Ich glaube, so diese Kritik hat sich schon in den 70er formuliert, dass man kann nicht von Frauen sprechen. Man kann so, wenn eine weiße feministische Frau kommt und sagt, ja, es ist so schlimm, wie die Frauen da behandelt, dann kam die Schwarze, die kolonisierte Gesellschaft, dann feministische Aktivisten sagen, nee, ihr könnt nicht für uns sprechen. Und ich glaube, das passiert auch jetzt langsam auch mit dem schwulen und lesbischen Bewegung, das merkt man auch. Zurück ein bisschen zu Homonationalismus. Ich glaube, die USA ist eine sehr, das ist von einem, eigentlich eine Kritik an Homonationalismus aus den USA. Es gibt sehr viele Beispiele dafür in den letzten Jahren. Zum Beispiel, ich würde sagen, wie zum Beispiel auch im republikanischen Raum, in der republikanischen Partei in den USA jetzt für schwule Rechte gesprochen wird. Also es gibt immer noch sehr viele Homophoben, aber es gibt auch gleichzeitig Republikaner, es gab eine republikanische Abgeordnete, die sehr schön gesagt hat, es gibt, die Ehe ist ja konservativ und ich bin auch konservativ, das hat auch unsere Extremismusministerin gesagt, wie hieß sie? Schröder, ja genau, sie ist auch ja für schwule Rechte, aber ich meine, auch in den USA ist passiert, das sehr oft, und sie hat ihr Beispiel gegeben, als sie über, warum die Ehe so wichtig ist, sie hat zwei Soldatinnen, eine lesbische soldatische Paar, also ein lesbische Soldatenpaar, benutzt, um zu sagen, nee, sie dürfen auch, sie müssen auch heiraten, damit sie ein Teil von uns sein können. Das wird benutzt nicht nur von oben, so von der Republikaner oder von rechten Gruppen nach unten oder zu den schwulen Bewegungen, sondern es wird auch von den schwulen Gruppen selbst produziert und gemacht. Die Human Rights Campaign ist sehr bekannt in den USA. Es ist etwas wie die LSVD für Amerika, für die USA. Und ihre Geschichte ist sehr, sehr interessant. Es hat so als Lobbygruppe angefangen. In den USA funktioniert viel mit Lobbygruppen, was sehr viel sagt über die USA-Politik. Aber so, trotzdem haben sie in den 90er gegründet und haben sich schwule Themen natürlich angewendet. Und die, ihre größte Unterstützer in 2012 waren eine Drohnenfirma. Es hat auch was damit zu tun, dass ihre große Kampagne war auch, dass Schwulen im Militär dienen dürfen. Und das wurde auch finanziert von der Waffenindustrie. Eine andere interessante, also es gibt so viele Geschichten über diese Gruppe, ich würde nur kurz einige nehmen. Gerade jetzt, sie haben noch eine große Unterstützung bekommen von zwei Republikanern aus New York, die eine Stiftung für, oder irgendwie eine Kampagne weltweit für schwule Themen finanzieren wollten, es war so 5 Millionen Dollar. Diese zwei Kapitalisten machen ihr Geld von Vulture Funds, ich weiß nicht, wie es zu übersetzen ist, es Firmen, die Schulden kaufen. Das heißt zum Beispiel, Argentinien schuldet 10 Millionen Euro, ist normalerweise viel mehr, so 1 Milliard Euro zum USA. Die USA kann das gar nicht mehr kriegen. Die USA verkauft das an eine Firma, die dann Argentinien eigentlich bedroht mit legalen Maßnahmen. Argentinien ist noch ein bisschen stärker. Es geht vor allem um afrikanische Länder, wo Schulden von dem auch von Militärdiktaturen und so weiter weiter verkauft werden, und diese Firmen stoppen jede Entwicklungshilfe, jede finanzielle Möglichkeit dieser Länder, bis die Schulden zurückgezahlt werden. Zurückgezahlt ist falsch, weil es werden nicht zurückgezahlt, sie werden an sie gezahlt. Und diese Firmen werden selbst von Demokraten und Republikanern auch in Deutschland sehr von SPD-Mitgliedern als mörderische Bande dargestellt. So, sie sind wirklich dafür verantwortlich, ist, dass Programme gegen Kinderhunger geblockt werden. So, sie machen ihr Geld damit, dass sie einfach Länder erpressen, die in einer sehr krassen finanziellen Situation sind. Diese Firmen, so diese zwei Republikaner, die auch diese Firmen haben, haben die auch die schwule Rechten jetzt weltweit verbreiten wollen. Und sie haben noch schön in ihrem Presseerklärung dazu gesagt, dass es gut ist, weil gerade jetzt die Feinde von Amerika sind auch die Feinde der Schwulen sind. Und es kommt sehr gut für Amerika auch gegen Homofeindlichkeit zu kämpfen. Weil es passt auch in ihrem, sie haben nicht Imperialismus gesagt, aber sie haben das schon so gemeint. Genau, selbst Obama, der schon als Demokrat auch bekannt ist, wird so gefeiert als der Verbreiter von dem Schwulenfreundlichkeit weltweit. In Münster wahrscheinlich nicht, aber in Berlin haben wir die amerikanische Botschafter in CSD. Er kommt immer dahin, so schon seit 4 Jahren. Es gibt Botschafter-Mitarbeiter, die wunderbare Broschüren verteilen, wie schön die USA, wie wichtig die USA ist für schwule Rechte. Hillary Clinton hat eine sehr große Redebeitrag vor einigen Jahren über Frauenrechten gegeben, jetzt über Schwulenrechten gegeben, wie sie die Rolle von den USA als die Verbreiter von diesen Rechten sieht. Die Verbreitung ist nicht nur im CSD teilzunehmen, zum Beispiel, es gibt auch gegen bestimmte Länder, die homophobe Maßnahmen, zum Beispiel Uganda, die auch die Todesstrafe erhängt hat gegen Schwulen. Es wird dann gesagt, wir werden eure Entwicklungshilfe streichen. Wir werden euch nicht mehr Geld geben für Programme, die eigentlich nicht dem Staat, sondern die Zivilbevölkerung dienen sollten, wenn ihr diese Gesetze nicht wegnimmt. So, ich meine, man kann streiten, was für Motivationen die USA-Regierung oder die britische Regierung oder die deutsche Regierung haben mit so einer Maßnahme, aber gegenüber diesen Ländern, die kommt es sehr klar als kolonialistische Politik. Und gleichzeitig, und das ist wichtig, ich würde vielleicht in den Fragen auch noch kommen, es verstärkt auch viel mehr das Bild von Schwulen und Lesben als kolonialistische Agenten. So, ich glaube, ihr könnt es vollziehen, was ich meine. So, wenn die USA da steht und bombardiert auch einige Länder in der Gegend und sagt, ihr müsst schwule Rechten noch behalten, werden die eigene Gruppen, die schwule, Lesben und Transgruppen in diesen Ländern, sehr viel als westliche Agenten dann gestempelt, auch wenn sie nichts mit den USA zu tun haben. Und das hat eigentlich auch schreckliche Folgen für diese Gruppen in diesen Ländern. Es ist nicht nur Staaten, die das machen, sondern auch multinational corporations, wie Google zum Beispiel. Ich meine, die Menschenrechtszustände von Google, ich meine, sie kreieren die Überwachungsmaßnahmen für alle Länder, sie unterdrücken die Opposition in China, helfen dabei mit, in viele Diktaturen Menschenrechte zu verletzen, aber für schwule Rechte stellen sie ein. Und haben auch, ich glaube, selbst Singapur, sie wollten nach Singapur ihre Büros irgendwie ziehen und meinten, Singapur muss Analverkehr legalisieren, damit wir überhaupt da reinkommen. Und haben eigentlich gesagt, so, es ist eine Frage von Milliarden. Und ihr müsst das so und so stimmen im Parlament. Ich glaube, es ist nicht nur Google, es sind viele andere Firmen, die das heute betreiben. Und es ist interessant, weil nochmal, wenn es zu Menschenrechten kommt, es ist ihnen sehr viel egal. Aber mit Schwulen- und Lesben-Themen ist auch wichtig für ihre Markt. Die schwule und lesbische Markt, aber auch in den liberalen Markt im Westen. Das ist ja viel wichtiger, als wenn Kinder ihre Schuhe produzieren oder wenn sie Diktaturen unterstützen. Ja, genau, ich wollte noch zu Deutschland kurz kommen. So, wir hatten ja einen schwule Außenminister. Ich glaube, jetzt unsere Außenminister kein Schwuler ist, obwohl man weiß nie. Und Verheiratet. naja, ich kenne viele, die verheiratet sind. Aber zurück zur Westerwelle. Wir sehen, wie diese Diskurse zum Beispiel auch hier in Deutschland, so die ganz große Mehrheit der Bevölkerung hat überhaupt kein Problem mit meinem Privatleben. Es ist auch sehr interessant, dass er sagt Privatleben. Schon ganz spießig und CDU-mäßig. Aber dann geht er von seinem Privatleben plötzlich sehr öffentlich. Es würde unsere Außenpolitik übrigens gut anstellen, wenn sie diesen Geist der deutschen Toleranz in andere Länder tragen würde. Ich bin Israeli, deswegen ist der Geist der deutschen Toleranz ein bisschen ein lustiger Begriff. Es ist bei uns anderes konnotiert. Aber nicht nur in Israel, sondern ich meine, die Bundeswehr ist ja eingesetzt in vielen anderen Ländern, in vielen Ländern. Deutsche Waffen, deutsches Geld machen ja viel in der ganzen Welt. Aber die deutsche Toleranz wird durch Westerwelle dann verbreitet. Und man muss auch sagen, Westerwelle wurde auch gefeiert von LSVD und all diesen Gruppen. Und es wurde noch weiter auch gesagt von schwulen Gruppen innerhalb Deutschland, ja, du musst noch mehr Toleranz verbreiten. So, also man kämpft gar nicht gegen das System mehr, sondern man sieht sich als, also es gibt auch, dazu komme ich nochmal anders, aber das Außenministerium arbeitet sehr nah mit deutschen schwulen Gruppen über Menschenrechtssituationen von Schwulen und Lesben. Und das ist sehr zwiespaltig, wenn wir betrachten, was Deutschland für Außenpolitik hat. Genau, es ist nicht nur von oben, von irgendwelchen Staaten, sondern oder Außenministerien und so weiter, sondern die Rechten und die neue Rechten haben auch jetzt Homophobie entdeckt als Kampfbegriff. So, das ist von der English Defense League. Ich weiß nicht, ob Sie die kennt. Die English Defense League ist eine ganz klar faschistische Gruppe in den USA, die aber sich getrennt hat von Nazis. So, sie sagen nicht mehr, Juden sollen alle sterben. Oder Schwulen sollen vergast werden. Sie sagen nur, wir müssen unsere Demokratie schützen vor den Muslimen. Und sie machen sehr viele Demonstrationen gegen Islamextremismus, stehen für Abschiebung für Ausländer, von Ausländern. Und sie haben tatsächlich auch eine schwule Gruppe innerhalb dieser EDL. Hier ist so No to Homophobia mit dem Union Jack. So, es ist eine sehr nationalistische Fahne in Großbritannien. So, es ist so, man trägt diese Fahne einfach nicht so rum, wenn man nicht so. Es ist schon ganz klar. Pink aber, natürlich. Und dann, in the modern world, seven countries execute men for being gay, all have Sharia law. Ist Bullshit eigentlich, aber ist egal. Survey of Muslims in Britain show zero tolerance for homosexuality. So, als ob es keine schwulen Muslimen gibt in den USA, in Großbritannien oder als ob das überhaupt wahr ist. Und Ja, genau, diese ganze Hetze, die wir auch hier kennen, zum Beispiel von Gruppen wie Pro Köln und Pro Deutschland. So, wir sprechen heute so, ich meine, in Deutschland haben wir Nazis und das ist sehr einfach, gegen Nazis zu sein, weil alle irgendwie gegen Nazis sind. Die CDU ist gegen Nazis. So, ich meine, gut, Nazis hassen ist ja, ist sehr einfach. Heutzutage, nicht damals, nicht weil es wichtig war, aber heutzutage ist es sehr einfach. Aber diese neue Rechten, diese, die auch hier, so zum Beispiel Pro Köln wollte auch in CSD in Köln marschieren. Es dauerte viel und viele Diskussionen, dass sie überhaupt verboten wurden. Ich weiß, es war gerade jetzt im letzten Jahr. Wir sehen das auch in Berlin ganz oft, dass antimuslimische Aktivistinnen schwule Themen irgendwie aufgreifen. Das ist von Holland, Geert Wilders. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Wir sind auch nicht so weit weg. Der auch seine ganze Partei, so diese neue Rechten, sie lieben Israel heutzutage, sie hassen nicht mehr die Juden. So, ich meine, sie waren alle Mitglieder von Nazi-Parteien vor 20 Jahren und haben auch gegen Juden gehetzt, aber heute lieben sie die Juden, solange sie in Israel bleiben. Sie lieben auch die Schwulen, weil es einfach sehr gut ist, gegen Muslimen zu hetzen. Das ist von einem CDU-Mitglied in Berlin, in der Berliner Parlament. Ich lese das voll, weil ich glaube, es ist schwer zu lesen. Berlin gilt als attraktive Metropole für Homosexuelle, aber die Realität sieht zunehmend anders aus. Die jüngsten Übergriffe, bei denen Schwule oder Lesben ohne jeden Grund krankenhausreif geschlagen wurden, machen uns Homosexuellen Angst. Und immer häufiger haben die Täter Migrationshintergrund. In meinem Freundeskreis wird bereits diskutiert, ob man in der Öffentlichkeit noch Händchen halten oder sich einen Abschiedskuss geben kann. Und ich meine, die CDU selbst in der Berliner Wahl, ich glaube, es war vor 2 Jahren, hat ganz klar gesprochen, wir werden gegen Homophobie was tun, vor allem in Neukölln und Wedding. Neukölln und Wedding sind die als Migranten-Nachbarschaften gesehen. Genau. Ja, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Du hast noch Zeit. Ah, super. Okay. Genau, jetzt bevor wir zum Israel gehen, ich will noch kurz über diese, es ist ein bisschen Außenthema, aber es ist sehr wichtig. Ich habe jetzt die ganze Zeit über Schwulen gesprochen, Lesben, Trans, Homosexualität überhaupt als Begriff. Und ich glaube, es ist so die ABC von Gender Studies ein bisschen und Foucault und so weiter, aber was ist diese Homosexualität? Worüber wir sprechen, wir sind schwul, ich bin schwul, die sind alle Konstruktionen von Identitäten, die ganz neu sind. Und ganz klar in einem westlichen medizinischen Diskurs angefangen haben und erst in den späten 19. Jahrhundert tatsächlich zu einer Identitätsbildung geführt haben. Also ich meine, heute sprechen wir, ja, die Griechen waren schwul oder die Römer waren schwul oder es gab lesbische Sex damals, das ist alles eigentlich unhistorisch, ne? Wie wird Homosexualität oder überhaupt Sexualität verhandelt? Wie wird es gesehen? Wie wird es gelebt? Ist das wichtig? So zum Beispiel jemand sagte, als ich sagte, dass der Außenminister nicht schwul ist, meinte er, nee, er ist verheiratet. Ist es überhaupt wichtig, ob man verheiratet ist oder nicht, um so Sex mit Männern zu haben oder mit Frauen oder mit überhaupt? Und ich glaube, wir können schon sagen, dass Weiblichkeit und Männlichkeit und irgendwie Zweigeschlechtlichkeit ist schon in den meisten Kulturen eine existierende Struktur, aber wie, und auch dann gibt es in viele Kulturen Begriffe von Mehrgeschlechtlichkeit und nicht nur Mann und Frau, und da auch die Sexualität wird ganz anderes ausgelebt. So, unser Bild zum Beispiel für heute von Schwulen ist ganz klar öffentlich, wir zeigen uns, wir sind muskulös auch ein bisschen, wir rasieren unsere Brusthaare, also sie rasieren das nicht, aber sie schneiden das, ne? Und man zeigt sich auch. So, die Sexualität ist etwas, dass wir, so diese Outing zum Beispiel, Coming Out. Wir müssen da draußen uns publizieren und sein. Und es kommt auch soziale Kämpfe hier in den Westen, was auch sehr wichtig war, in den 70er und 80er rauszukommen. So, diese Outing. In Deutschland wird immer noch über Outing die ganze Zeit gesprochen. Aber wie viel ist dieser Begriff überhaupt für andere Kulturen, andere Sprachen, andere Länder gültig? Zum Beispiel, das ist einfach ein normales Bild aus Saudi-Arabien. Sie sind, ich weiß nicht, ob sie schwul sind oder sind nicht. Es könnte sein, dass sie sich als schwul definieren. Das gibt auch heute, vor allem in den letzten 20 Jahren, gibt es sehr viele Gruppen in der arabischen Welt, die sich als schwul, lesbisch, queer und so weiter bezeichnen. Aber gleichzeitig ist Intimität zwischen Männern ganz okay und ganz verstanden, dass Männer Hände halten, dass Männer auch vielleicht zusammen schlafen. So, ich bin in Israel, Palästina aufgewachsen, in einer israelische jüdische Gesellschaft, oder palästinensische Freunde von mir haben mir irgendwie gesagt, ja, wir hatten alle mit Männern Sex gehabt, als wir jugendlich waren. Es ist gar nicht so ein Thema. Gleichzeitig bei uns in Deutschland, die Heteromänner sehr oft haben so viel Angst vor irgendwelche Art von Intimität, ne? So, oder so heterosexuelle Frauen haben Angst vor irgendwelche Kontakt. So, wir akzeptieren Schwulen und Lesben als was ganz anderes. Aber irgendwie Sexualität zwischen Männern und Frauen, die nicht in diese Kategorien laufen, wird abgestoßen. Ich glaube, es ist sehr oft diese Bilder, die gemacht werden, die, wenn wir über Schwulen und Lesben, wir müssen jetzt Schwulen und Lesben in der arabischen Welt schützen. Wer sind diese Schwulen und Lesben? Gibt es sie überhaupt? So, ich glaube, Ahmadinejad von Iran hat mal gesagt, weil er angegriffen wurde, dass es Homophobie gibt in Iran, und meinte, bei uns gibt es überhaupt keine Schwulen. Und er wurde ausgelacht. Und es zu Recht. So, ich meine, natürlich, ich kenne viele Schwule und Lesbische und Transaktivisten aus Teheran. Aber gleichzeitig ist es auch wahr, dass dieser Begriff ganz neu ist und ganz anderes verstanden wird. Zum Beispiel in Ägypten. Wer sind die? Also, es gibt Schwulen und Lesben, die sich auch so definieren, vor allem die, die Englisch sprechen, die irgendwelche Kontakt zu westlichen Ländern haben. Gleichzeitig gibt es aber viele Leute, die das nicht haben, die nur Arabisch sprechen, die verheiratet sind, aber trotzdem die ganze Zeit rumficken mit Männern. Und das ist, ich glaube, ein Bild, die auch in westlichen Diskursen eigentlich damals genau die homophobisches Bild von dem Orient auch geschafft hat. Zum Beispiel, so, das ist so, wie es weitergelebt hat. So, kennt ihr Aladdin, das Film? Und so, das ist Jafar, der auch so eigentlich eine sehr weibliche arabische Person ist in dem Film. Wenn wir Reiseberichte von dem Orient lesen, da wird immer gesagt, ja, sie sind ganz schwul. Auf Hebräisch sagt immer noch die türkische Art für Analsex. Also es gibt immer diese Begriffe, die so, diese Männer sind nicht richtig Männer. Sie sind irgendwie pervers. Die Frauen sind auch nicht so weiblich. So, ich meine, diese ganzen Begriffe sind tatsächlich auch daran gebunden, dass dort Sexualität anderes verhandelt wurde. Gut, jetzt komme ich schnell zu Israel. Und ein bisschen über, wie in Israel gleiche Prozesse auch stattgefunden haben. Ich will anfangen mit einem Zitat von einem schwulen Aktivist. Es ist interessant, weil er nicht eine europäische Jude ist, sondern er kommt aus Irak ursprünglich, was sehr viel sagt, glaube ich, weil er selbst in einer arabischen Kultur auch aufgewachsen ist. Und er ist in den 80er dann nach Amsterdam gezogen und hat für eine große schwule Organisation gearbeitet, und sie hatten Berichte über schwule Rechtssituationen in der Welt. Und er hat einen Artikel von 1985 geschrieben, wo die Einführung ist, super lustig ist für jemand, der Israel heute kennt. Sozial und kulturell kann Israel nicht mit seinen Nachbarländern verglichen werden. Eine relative Toleranz gegenüber homosexuellen Akten, aber nicht gegenüber homosexuelles Verhalten, ist nur unter den palästinensischen Ureinwohnern zu finden. Ashkenazis, so die Juden aus westlichen Ländern, lehnen homosexuelle Akten und homosexuelle Verhalten ab. Unter den sephardischen Juden, so die Juden aus arabischen Ländern, können wir eine interessante Entwicklung beobachten. Angehörige der älteren Generationen sind relativ tolerant, währenddessen die jüngeren Generationen, die sich der Ashkenazi, die europäische Kultur, näherten, negative Einstellungen gegenüber Homosexualität besitzen. Ich glaube, diese Beschreibung ist sehr lustig, weil heutzutage wird genau das Gegenteil in Israel behauptet. Welchen Jahr? 85. Da will ich ein bisschen kommen zu der Geschichte von der schwule lesbische Bewegung in Israel, Palästina sprechen. So, Das Gebiet Palästina war unter türkischen Kontrolle für längere Zeit und ist eigentlich unter Imperialismus erst 1918 gekommen. Mit dem britischen Imperialismus kam auch zum ersten Mal das Antisodomie-Gesetz, so dass Analverkehr verboten ist. Sehr interessant auch zu sehen, wie das auch als eine Plage, so die homosexuelle Plage von den britischen Kolonialmächten gesehen wurde, als etwas, das ausgelöscht werden soll. Gleichzeitig kamen die ersten Zionisten in diesen Jahren, die Zionisten, so die Juden aus vor allem Osteuropa und Zentraleuropa, die auch in ihren Schriften genau dieses Homosexualität mit dem Orient gebunden haben, so dass sie das auch als so ein orientalisches Ding gesehen haben. Sie haben das auch als Gefahr und als arabischer Einfluss gesehen. So Tel Aviv wurde dann gegründet 1909, glaube ich, und Jaffa war die große arabische Stadt nebenan. Die ganze Zeit wurde über Jaffa geschrieben als dieser schreckliche Ort, wo Huren und Schwulen sind und wie sie unsere zionistische Geist korruptieren können. Und es ist ein Narrativ, die sehr oft in bis zum 50er erzählt wurde. Und es gab diese Antisodomie-Gesetze, mit dem Gründen von Israel als Staat in 1948 wurde diese Gesetze weiterhin behalten, wie in die meisten Kolonien, ehemalige Kolonien. Interessant aber zu sagen, dass in der Westbank, in der Westjordanienland, weil Jordanien das kontrolliert, Jordanien hat die Antisodomie-Gesetze 1950 abgeschafft. Ich glaube nicht, weil da eine schwule Bewegung gab, aber es war einfach, nee, das brauchen wir nicht. In Israel wurde es erstmal 86 außer Kraft gesetzt. Das ist ein bisschen lustig, weil ich glaube, in Deutschland gibt es auch immer diesen Diskurs, die Westdeutschen waren immer so tolerant und viel progressiver, weil eigentlich in der DDR wurde auch die Sodomie-Gesetz viel früher entschärft erstmal und dann außer Kraft gesetzt. Auch immer diese Bilder von so Westdeutschland als liberal und offen, die wir heute uns erzählen, aber eigentlich gar nicht stimmen. In Israel gab es schon in den 70er, ab den 70er eine kleine Szene von Schwulen und Lesben und einige Trans, vor allem Sexarbeiterinnen. Und sie waren auch verbunden mit Linksaktivistinnen, aber es war alles sehr, sehr klein. Und eigentlich bis den 90er war es auch eine Randgruppe, die gar nicht geachtet wurde. So, ich meine, so diese Illegalisierung, also die Legalisierung von, außer Kraftsetzung von dieser Sodomie-Gesetz war keine öffentliche Kampagne. Es war so eine liberale Abgeordnetin, die einfach gewartet hat, bis die religiöse Abgeordneten nach Hause gehen mussten wegen Schabbat. Und dann hat sie ganz schnell, als sie weg waren, das Gesetz verändert. Es war wirklich keine öffentliche Kampagne. Wenn eine öffentliche Kampagne da gäbe, dann wäre es wahrscheinlich nicht stattgefunden. Und in Israel hat diese, ich würde sagen, sexuelle Revolution eigentlich mit den 90er angefangen. Und in den 90er gab es zwei Prozesse in Israel. Erstmal die Friedensprozess, oder was als Friedensprozess genannt wurde, so dass mit den Palästinensern zum ersten Mal verhandelt wurde. Und es gab schon dieses Gefühl, dass man kommt irgendwie zu einer friedlichen Lösung, was sich später nicht erwiesen hat. Und gleichzeitig auch neoliberale Reformen. Es gab eine Welle von Privatisierung, wie in vielen anderen Ländern in den 90er. Genau in dieser Zeit hat die schwule Bewegung, vor allem schwule Bewegung, so es gab auch lesbische Gruppen, aber vor allem die schwule Bewegung, sehr viel Kraft bekommen. Immer noch wichtig zu sagen, Israel ist immer noch ein religiöser Staat. Ne? So ist, heiraten kann man nur religiös, beerdigt werden kann man fast nur religiös. Es ist eine sehr schwierige Verhältnis zwischen Religiosität, Nationalismus, die eigentlich die Stadt ausmacht und wo die Situation von Schwulen schon schwierig macht. Trotzdem, diese Kämpfe haben angefangen und diese Kämpfe waren auch für mich eigentlich sehr positiv. Ich bin auch in dieser Zeit aufgewachsen. Und es gab wunderbare Sachen. Es gab so ganz viele jugendlichen Gruppen. Und bis heute in Israel, jugendliche Gruppen sind sehr wichtig für die schwule Bewegung und schwule Lesben. Es gibt auch jetzt eine trans-jugendliche Gruppen. Es gibt wunderbare Projekte, die wirklich für Unterstützung von marginalisierten Gruppen auch stattfinden. Und anti-homophobe Kampagnen und CSDs in ganz vielen Städten, nicht nur in Tel Aviv. Und es ist eine Bewegung und es gibt da Leute, die ich sehr schätze, Und ich glaube, ich will sie gar nicht jetzt in diesem Vortrag jetzt irgendwie sagen, was sie machen, ist unwichtig. Für mich war es sehr wichtig. Aber gleichzeitig, ab den 90er kann man sagen, sehen, wie diese Diskurse von Akzeptanz und wir wollen rein sehr, sehr nationalistisch beladen waren. Dieses Bild ist von einem israelischen Film, er heißt Yossi und Jagga. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Film macht mein Leben sehr schwierig, weil immer, wenn ich mich vorstellen muss, in schwule Kneipen, werde ich deswegen gefragt. Und das Militär hat eigentlich nicht mitgemacht, so das Militär normalerweise unterstützt Filme, so lässt sie in Militärbasen filmen und so weiter. Diese Film haben sie nicht unterstützt, aber trotzdem war es ein sehr wichtiger Film, wo also es gab so Liebesgeschichte von zwei schwule Soldaten im Lebanon. So Lebanon wurde von Israel besetzt für 20 Jahre, es wurde da 10.000 Libanesen wurde umgebracht. Unglaublich krasse Menschenrechtsverletzungen. Aber wir haben diese wunderbare, schöne Liebesgeschichte. Es kommt keine Araber, kein Libaneser. Man sieht sie gar nicht, man sieht nur die Schüsse. So, Jagger stirbt am Ende. Entschuldigung, wenn ich das... Und dieser Film war ein riesig großer Erfolg in Israel. Israelische Filme sind normalerweise kein großer Erfolg in Israel. Aber dieser Film war sehr, sehr wichtig. Ich glaube, meine Eltern haben das gesehen. So viele andere Leute haben das gesehen. Es war so wirklich, Schwulen, sie können auch Soldaten sein. Sie weinen auch, sie lieben auch, sie kämpfen für ihr Land. Und so können wir sie akzeptieren. Und es war tatsächlich auch ein großer Kampf für Schwulen, in dem Militär dienen zu können. Ab 93 dürfen dann Schwulen und Lesben dienen, später auch Transmenschen dürften dienen. Es hat auch was damit zu tun, dass ich glaube, der große schwule Rechtkämpfer, der das gefordert hat, hat gearbeitet in der Atomwaffen, wie heißt das, Kraftwerk, die wir gar nicht haben, weil wir keine Atombomben haben, so offiziell. Aber er wurde gekündigt, und weil er schwul war, und er hat das wirklich gekämpft, dass er kämpft, dass Schwule und Lesben auch ihre Nation dienen dürfen. Wo war ich kurz? Ja, genau. Und eine sehr andere wichtige Geschichte war die Eurovision. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Eurovision Song Contest, ne? Es gibt einen. Und ich glaube, vielleicht kennt sie sie Dana International. Sie hat gewonnen für Israel. Sie kam eigentlich. Sie hat Israel repräsentiert. Sie ist eine Transfrau. Sie hat angefangen eigentlich als eine Drag Queen. Dann hat sie ihre Transition gemacht. Hat Israel dann repräsentiert 98. Es war auch ein bisschen lustig, dass sie das überhaupt dürfte, und die Religiösen haben dagegen protestiert. Aber sie hat für Israel gewonnen. Und in Deutschland, die Eurovision ist gar nicht so wichtig. Für Israel ist wirklich das Wichtigste. Es ist wichtiger als Fußball. Und, weil ich meine, Israel kommt auch nie so wirklich hoch mit Fußball. Und die Eurovision haben wir schon dreimal gewonnen, und so, sie war auch die Letzte, die gewonnen hat. Und ich meine, als sie gewonnen hat, 50.000 queeren Menschen sind auf die Straße gegangen und haben das zelebriert. 50.000 in Israel ist auch ein bisschen mehr als hier. Und das war aber natürlich, als sie war die Repräsentantin der Stadt, des Staates. Wir haben noch, ich glaube, einige andere wichtige Sachen sind die Holocaust-Gedenken in Israel. Und nochmal, das ist in Israel wurde sehr erkämpft von schwulen Aktivisten, dass in den so wir haben unzählige viele Gedankfeiern für den Holocaust, ist auch nachvollziehbar, ist ja Israel. Aber die Geschichte von schwulen Lesben wurde verschwiegen. Und in Yad Vashem, diese Holocaust-Mahnmal, kamen schwule Aktivisten und haben gesagt, nee, man muss jetzt auch die Schwulen und Lesben, eigentlich nicht Lesben, nur die Schwulen, erinnern, weil sie auch Opfer waren. Auch eine sehr interessante, also auch positive Aktion, finde ich. Man muss aber verstehen, dass die Holocaust in israelischer Stadt, so Nationalismus, eine sehr wichtige Rolle nimmt. So, es ist auch, wir können im Militär, wir so, ich glaube, das Militär und der Holocaust sind die beide größte Sozialisierung Sachen, die wir haben. So, man muss sich immer auch fragen, also, es ist irgendwie sehr, sehr wichtig, dass wir als Schwulen auch da waren. Und das war auch ein Teil zum Integration in der israelischen Nation, also israelischen jüdischen Nation. Und vielleicht der letzte Punkt, worüber ich sprechen will, ist die Reproduktion. So, die Kampf um, dass Schwulen und Lesben auch Kinder kriegen dürfen, / adoptieren. Und das ist auch eine sehr interessante und widersprüchliche Thema. Adoption wird in Israel nicht so gut angesehen. Und Adoption wurde auch nicht so viel erkämpft. Es wurde von lesbischen Paaren erkämpft, damit die eine die andere Kinder adoptieren durfte. Aber ganz schnell ist das dazu geführt, dass erstmal das lesbische Frauen sich, wie heißt es nochmal, besamen? Das klingt schrecklich. Besamen, aber gibt es ein besseres Wort dafür? Dass sie einfach, Israel zahlt sehr viel Geld, damit Frauen überhaupt Kinder kriegen können. So, wenn du eine Frau in Israel bist, die keine Kriegen kriegt, natürlich, dann wird unglaublich viel Geld investiert, dass du das überhaupt darfst, kannst. Und es ist ein sehr großes Ding. Es ist auch Teil davon, dass Israel sich sieht als Teil von dem demografischen Krieg. So, wir müssen mehr Juden haben, weil wir sind nicht mehr wirklich die Mehrheit in Israel-Palästina und Israel ist ein jüdischer Staat, wir müssen eine jüdische Mehrheit haben und da ist sehr wichtig, dass Frauen Kinder kriegen. Das ist auch sehr wichtig für alle Familien. Und nicht nur Kinder, so nicht adoptieren aus irgendwelchem Land, sondern genetische Kinder, weil es auch Juden sein gehört auch zum genetischen Linie. Ich kenne das selbst von einer Mutter zum Beispiel. Sie sagt auch immer, Jossi, ich will, dass du Kinder für mich machst. Und ich meine, ja, ich kann adoptieren vielleicht, wenn ich größer werde, wenn ich älter werde, wenn ich gelangweilt werde. Aber sie meint, nee, adoptieren geht's nicht. Ich will nicht, dass du adoptierst. Ich will meine Enkelkinder. So, es ist auch ein sehr krasser Diskurs in Israel. So, es muss wirklich unsere biologische Kinder sein. Und diese Kämpfe waren erstmal mit Lesben, die auch so diese Reproduktions-, so diese Befruchtungshilfe bekommen haben. Und später auch jetzt von schwule Paaren, die eine Eierchen heißt das? Ne? Eierchen? So, wie heißt das? Es gibt von Kinder. Was? Eine Eizelle. Eine Eizelle, wie kommen Kinder zur Welt? Ein Sperma und Eizelle. Dass sie eine Eizelle irgendwie von einer jüdischen Frau in Israel bekommen. Die Sperma ist dann von einer von den Männern. Und dann gehen sie nach Indien und vermieten eine weibliche Körper. Das heißt, sie zahlen Geld für eine Frau, die ihre Kinder da trägt für 9 Monate. Dann kommt das Kind zurück nach Israel und ist eigentlich auch genetisch eine von uns. Und das ist eigentlich auch ein sehr großes Streitthema innerhalb der lesbisch-schwule Bewegung, weil viele, viele Leute kritisieren, dass es eine Ausbeutung von weiblichen Körpern ist. Aber ich meine, durch diese Kinderkriegen, so durch diese, wir machen Kinder für die Stadt auch, wir machen Kinder, die später ins Militär gehen. Wir sind ein Teil von der israelischen Familie. All diese Sachen sind sehr nationalistisch konnotiert. Es könnte persönliche Beweggründe geben, aber ich meine, was ich sagen wollte, ist, dass alle diese Kämpfe, die sehr wichtig sind für die schwule Bewegung, sehr einfach nationalistisch vereinnahmt oder interpretiert werden könnten. Trotzdem alle diese Sachen, die sehr nationalistisch interpretiert werden in den israelischen Diskurs, kann man nicht so. So, man musste sie bekämpfen auch. Und deswegen glaube ich, ist es auch sehr schwierig, irgendwie zu sagen, es war nur eine nationalistische Kampagne. Alle diese Sachen mussten bekämpft werden. Die Stadt an sich hat fast keine schwule Rechte gegeben, sondern es wurde immer gekämpft durch Verfassung, also das höhere Gericht, so auch in Deutschland sehr oft passiert. Eigentlich gab es keine Mehrheit im Parlament für viele solche Sachen. Und deswegen ist es sehr lustig, dass es später von dem Staat vereinnahmt werden für Propaganda, wo wir gerade jetzt noch kommen. Immer noch ist die israelische Gesellschaft heutzutage zutiefst homophob, wie auch die deutsche Gesellschaft in vielen Hinsichten, aber ich glaube, es gab diese Umfrage, die eigentlich ganz dumm ist, muss man sagen, wo Leute gefragt wurden in der ganzen Welt, akzeptiert ihr Homosexualität oder akzeptiert sie nicht? Total dumm. Also auf jeden Fall würde ich gar nicht sehen als wissenschaftliches Argument. Aber es ist interessant zu sehen, wo Israel da ist. Israel, 50% der Bevölkerung lehnt das ab, Homosexualität, 38% akzeptiert das. Das ist von 2006. Es könnte sein, dass die Zahlen heute ein bisschen gleich sind. So, ich würde sagen, vielleicht 40-40. natürlich immer besser als im Nahen Osten irgendwie, aber trotzdem in Israel und vor allem außerhalb Tel Aviv, Homophobie ist eine tägliche Erfahrung. So, ich meine, ich bin in Jerusalem aufgewachsen, bis heute wurde ich nicht trauen, mit einem Mann zu küssen auf der Straße in Jerusalem. Wurde auch keine empfehlen. Schwulen und vor allem Transmenschen, aber Schwulen und Lesben werden auch angegriffen und ganz oft, auch in Tel Aviv. Und es wird unglaublich krasse homophobe Hetze gemacht von Regierungsmitgliedern. So, die israelische Polizsystem ist irgendwie so ist mehrparteiisch und die Religiösen sind auch immer in der Regierung. Die Religiösen sind auch immer so die, die uns als Krebs, als Krankheiten, wir sind verantwortlich für die Erdbeben. So, all diese Menschen, die eigentlich in Regierung arbeiten und Ministerien werden, sind auch die, die homophobe Hetze. Also es ist ein sehr komplizierter Bild. So, Israel ist gar nicht so eine wunderbare schwule, wie heißt das, Heaven, wie immer gesagt. Ein bisschen will ich nur kurz zu Palästina gehen, aber sehr kurz. In Palästina gibt's auch jetzt, so wenn ich Palästina sage, meine ich einfach das ganze Region von einer palästinensischen Sicht. So, es gibt Palästinenser innerhalb Israel oder in den besetzten Gebieten. Und sie sehen sich auch da als Palästinenser in Palästina. Und da ist die Situation sehr widersprüchlich. Und es gibt schon drei Gruppen. Eine lesbische Gruppe, eine queere Gruppe und noch eine bestimmte Transgruppe von Palästinenserinnen. Und sie kämpfen auch ganz viel und auch in der Öffentlichkeit. Natürlich ist die Situation da ganz anderes. Die Gesellschaft spricht auch ganz anderes über Sexualität. Die schwule und lesbische Gruppen sprechen auch ganz anderes über, sie nennen sich gar nicht schwul und Lesben, sie sprechen über sexuelle Vielfalt. Sie sprechen über ganz viele andere Räume, sie versuchen irgendwie zu sagen, es geht hier nicht um einen Begriff oder um Schwulen und Lesben, sondern wie wir unsere Gesellschaft eröffnen können für vielfältige Arten und Lebensarten. Machen keine CSDs. Sie meinen auch, sie wollen das auch nicht. Natürlich mit der Verbreitung gerade jetzt, es gibt einen Aufstieg von fundamentalistischer Islamismus, auch in Palästina, und auch westliche Diskurse, die eine Schwule und Lesben als ganz klare Begriffe, so die Islamisten und die westlichen Diskursen passen sich eigentlich ganz gut an, heutzutage, weil sie plötzlich diese Schwulen und Lesben entdeckt haben, die gar nicht vorher richtig gab. Und beide Diskursen von den Islamisten und von den westlichen so NGOs und so weiter sind viel präsenter. Und das bereitet mehr Probleme gerade jetzt für schwule und lesbische Gruppen innerhalb Palästina. Noch ein Punkt, der wichtig ist, dass Menschen, die sich als schwul definiert haben vor allem, wurden von Israel oft erpresst wurden zu Kollaboration. Das heißt, so Informationen zu geben über terroristische Vereinigungen oder terroristische Netzwerke. Und deswegen gibt es auch in Palästina eine bestimmte Homophobie, die Schwulen, vor allem schwule Männer, als Kollaborateure sehen. Und es gab die einzige Hinrichtungen von schwulen Männern in Palästina, die gab, es gab auch eigentlich wenig, aber es gab sie, waren auch mit Kollaborationsvorwürfe verbunden. Und das ist auch ein Problem, dass viele Schwulen als Agenten dann auch gesehen werden. Genau, zurück zu Israel nur kurz. Obwohl wir jetzt in der israelischen Gesellschaft schon mehr öffentlich schwul sein können, die höchste Gericht hat das akzeptiert. Sexualität ist immer noch ein sehr großes Thema. Die Religiösen bekämpfen gerade jetzt Schwulen und Lesben nicht so viel. Sie bekämpfen eine andere Art von Sexualität. Und das ist die Sexualität zwischen Juden und Nichtjuden. Dies ist eine Demonstration in einem Vorort von Tel Aviv. Das Schild sagt, die Tochter Israels zum Volke Israels. Und es ist ein Teil von einer größeren Kampagne von Rechtsextremisten. Also ich meine Rechtsextremisten, die so, sie sind sehr rechtsextremistisch, aber sie sind auch im Staat. So, sie kriegen auch Gelder von Staat. Sie sind Vereinigungen, die von Staat unterstützt werden. Die Kampagnen führen gegen Mischehen oder Verhältnisse zwischen jüdischen Frauen und arabischen Männern. Es gibt unglaublich viele Kampagnen, gerade jetzt Demonstrationen gegen die arabischen Männer, die unsere Frauen entführen. Feministisch sind sie oft überhaupt nicht, natürlich, so unsere Frauen, es geht ja nicht um die Frauen sollen entscheiden. Und es ist nicht nur das, so So, das ist die rechtsextremistische Version von gegen irgendwelche Art von Mischehen. Mischehen können, so, Mischehen heißt so, wenn Juden und Nichtjuden heiraten. Selbst in der Stadt, so, Juden und Nichtjuden können sowieso nicht in Israel heiraten. So, wenn ich nicht religiös heiraten will, das heißt nicht mit einer jüdischen Frau, muss ich nach Ausland fahren und dann in Israel die Hochzeit anerkennen lassen. Aber innerhalb Israel darf ich sowieso nicht mit einer nicht, so Christen dürfen auch nicht mit Nicht-Christen, Muslime dürfen nicht mit Nicht-Muslime, ist einfach, weil der Staat religiös ist, in vielen Hinsichten. Was ich noch aber dazu sagen wollte, ist, dass das ist so die krasse Beispiel. Gleichzeitig in Israel gibt es seit 10 Jahren ein Gesetz, der nicht nur Mischehen bekämpft, sondern Palästinenser in Israel auch bekämpft. Es gibt ein Gesetz seit 2001 oder 2, aus Sicherheitsgründen dürfen israelische Staatsbürger nicht mit Menschen aus feindlichen Ländern heiraten. Feindlichen Ländern sind die besetzten Gebieten, das heißt die Gebiete, die unter israelischen Kontrolle sind, aber das heißt in dem Gesetz, das ist ein feindliches Land, aber es ist auch Libanese oder Jordanier, mit dem Israel auch Verbindungen hat, Ägypter, die Menschen, so, man kann heiraten, aber diese Menschen, so, wenn ich zum Beispiel jetzt eine muslimische Frau heirate, aus, oder christliche Frau aus den besetzten Gebieten, bekommt sie keine Aufenthaltsgenehmigung. Wir können gar nicht unsere Eheleben führen in Israel. Dieses Gesetz ist sehr umstritten und wurde tatsächlich auch in, so, sehr umstritten im liberalen Kreisen. Die Rechten unterstützen das natürlich. Und selbst das höhere Gericht in Israel hat das für legal erklärt. Aus Sicherheitsgründen, natürlich. Sicherheitsgründen sind wunderbar. Man kann das immer für alles benutzen. Sehr interessant, dass das Gerichtshof in Israel hat entschieden, dass das legal ist, dass Palästinenser nicht mit Palästinenser aus den besetzten Gebieten heiraten dürfen. In der gleichen Woche haben sie auch entschieden, dass schwule Ehe anerkannt wird. So, schwule Ehe kann nicht in Israel beschlossen werden, weil es sowieso kein jüdisches Ritual ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Spanien mit einem Mann heirate und wir ziehen nach Israel, kriegt dieser Mann, mit dem ich geheiratet habe, doch eine Aufenthaltsgenehmigung. Und das ist in der gleichen Woche passiert. So, ich glaube, das Krasse damit, dass wir viele von unserer schwule Propaganda sozusagen, geht damit, unsere Liebe zählt auch. Unsere Liebe ist auch wichtig. Alle Arten von Liebe soll anerkannt werden. Und in Israel, es ist so krass geworden, dass schwule Liebe anerkannt wird und gleichzeitig die Liebe von Palästinenser illegalisiert wird. Und das ist, und was ich auch sehr interessant fand, dass die schwule Bewegung in Israel dagegen nicht protestiert hat. Das ist nur der letzte Beispiel. Die Frau in der Mitte, die mit dem schwarzen Haar, nicht mit dem Locken, heißt Miri Regev. Sie ist eine Abgeordnete von der rechten Partei, von der Likud, das ist die Regierungspartei. In Deutschland will sie schon längst im Knast gewesen sein, wegen Volksverhetzung. So, für israelische Verhältnisse sie ist schon ganz krass. Sie hetzt gegen Araber natürlich die ganze Zeit, aber auch gegen Flüchtlinge. Sie hat Flüchtlinge als Krebsgeschwür in unserem Körper bezeichnet. Später hat sie sich entschuldigt gegenüber Krebskranken in Israel. Sie ist super krass. So, auch für israelische Verhältnisse, man weiß, dass sie einfach unglaublich ist. Und hier ist sie gerade jetzt vor einigen Monaten bei dem Schwulen Vereinigung in Tel Aviv. Es gab so eine Kampagne No to Hate. So gegen Hass. Es war so eine schwule Kampagne, dass auch, so auch Schwulen und Lesben akzeptiert werden sollen. Und sie steht da und sie ist sehr vokal. Sie spricht auch immer für Schwulen und Lesbenrechten im Parlament. Obwohl sie auch mit dem religiösen Rechten zusammenarbeitet, ist sie aber eine Ausnahme. Und diese Ausnahmen existieren, also ist es eine ganz klar, dass in Israel eine rechtsnationalistische Diskurs, der unglaublich rassistisch ist, auch mit schwulen Rechten kombinierbar ist. So, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist Viertel vor. Viertel vor, okay, dann komme ich sehr schnell zu Pinkwashing, weil das ist auch so ein bisschen ein Kampfbegriff und einer der umstrittenen hier. Pinkwashing ist eigentlich ein Wort, die aus feministischen Kreisen aus den 90er kam, die mit Firmen, die irgendwie sich pinkgewasht hat mit Anti, so sie irgendwie Krebs, was war das, Brustkrebsbekämpfung, Werbung, aber gleichzeitig totale krasse Arbeitsverhältnisse in ihren Firmen. Es war so eine feministische Kampagne. Es ist dann auch verschwunden, das wurde auch nicht mehr genannt. Und dann kam Pinkwashing nochmal, als Israel eine Kampagne angefangen hat. Israel hat ein Öffentlichkeitsproblem. Ich meine, alle Länder, also alle Staaten, also nicht alle, aber sehr viele Staaten der Welt haben eine PR-Kampagne. Deutschland verbrannt, also Brand Deutschland, so die Schweiz, Estonia, unglaublich viele Länder haben PR-Agenturen, die sie benutzen, um ihre Image zu verbessern in der Welt. Wenn man über Südafrika denken soll, man soll über Multikulturalität und wie alles schön ist und nicht über Ghettos und Vergewaltigung denken oder sowas. Ne? Also man muss irgendwie ein Bild schaffen, die unsere Wirtschaft unterstützt, die unsere Tourismus, Touristen lockt. Das macht auch Deutschland, das machen viele andere Länder. Und Israel ist aber schon ein bisschen Spezialfall, weil Israel schon öfter in der Öffentlichkeit steht, auch weil sehr viele Leute einfach eine Obsession zu Israel haben, nicht nur in Deutschland. Das ist eine, in USA, in England, es gibt sehr viele Leute, die sehr obsessiv mit Israel sind, gegen Israel oder für Israel, aber die Obsession ist da. Und auch weil Israel tatsächlich eine militärische Besatzung seit fast 50 Jahren jetzt hat. Krasse militärische Aktionen, Massakern durchführt, so. Und gleichzeitig Touristen haben will, gleichzeitig sehr integriert ist in den Weltmarkt. Und sie muss auch ihre Image verbessern. Für internationale, also für innerpolitische Zwecke, für außerpolitische Zwecke, für marktwirtschaftliche Zwecke, für touristische Zwecke und so weiter. Und da der Bild von Israel nicht so gut ist in der, so in der Öffentlichkeit, vor allem weil wir ja die Palästinenser besetzen, müssen wir Israel rebranding, so ein anderes Bild geben. Wir sprechen, so man muss auch gegen die Palästinenser hetzen, zu sagen, dass sie böse sind, dass wir die Recht haben und so weiter. Aber man muss auch was anderes machen, weil das funktioniert nicht. Das interessiert die meisten Leute nicht, wer Recht hat. Man muss ein gutes Bild machen und ein gutes Bild macht man mit Umweltschutz, mit Fortschrittlichkeit in Technologie, dass die Akademien gut sind, dass Sport wunderbar betrieben ist. Und das ist wirklich so, fast jedes Land macht das. Und in Israel ist es auch so, dass wir haben Schwulen und Lesben und wir haben ein Tanz, Nachtsleben und dass Tel Aviv so offen und multikulturell ist. Es ist so krass, dass ich jetzt in Israel, ich war jetzt in Israel und ich habe gesehen, Tel Aviv-Werbung, wie multikulturell Tel Aviv ist. Und dass wir auch Menschen aus der ganzen Welt haben und es gab Migrationswellen aus der ganzen Welt oder sowas und sie sprechen auch so Arbeitsmigrantinnen und sagen auch Arbeitsmigrantinnen und Flüchtlinge als Teil von, oh, wie schön und multikulturell. Es, genau in der gleichen Zeit, als die Bullen so Flüchtlinge schlagen in Süd-Tel Aviv und die Tel Aviv-Munzipalität alle Geschäfte von Flüchtlingen zumacht. So, es ist ein sehr interessantes Bild, die irgendwie produziert wird, aber nichts eigentlich mit der inneren Politik zu tun hat. Dann kommen wir zu dem Pinkwashing-Kampagne und was ist das genau? Ich lese eigentlich ein Zitat von einem Anti-Pinkwashing-Website, die von Palästinensern betrieben wird. Israel und seine Unterstützerinnen benutzen verschiedene PR-Techniken, um das Image von Israel in der internationalen Arena umzudeuten. Ich glaube, umzudeuten ist ein sehr wichtiges Wort hier. Von einem Land, das mit ständigen Kriegen und der Repression und Besatzung der Palästinenserinnen assoziiert wird, zu einem, das mit wissenschaftlichen Entwicklungen, technologischen Innovationen, Kunst, Kultur und Gleichheit, vor allem gegenüber Frauen und LGBTs, in Verbindung gebracht wird. Die bestimmte Anwendung von LGBT-Themen, um dies zu machen, wurde von Aktivistinnen als Pinkwashing benannt. Pinkwashing bezeichnet die zynische Instrumentalisierung von schwulen Rechten, um die Realität von Apartheid und Siedlerkolonialismus zu normalisieren und von ihr abzulenken. Pinkwashing dient der Vertuschung dieser Menschenrechtsverletzungen durch eine Fassade von Progressivität und Gleichheit. Kurz gesagt, israelischer Pinkwashing zielt darauf, Queer von anderen Identitäten zu isolieren und seinen Rekord von LGBT-Rechten, seine anhaltende Besatzung und Repression übertrumpfen zu lassen. Israel fordert keine LGBT-Rechte durch seine Pinkwashing-Kampagne, sondern benutzt die relative Freiheiten von jüdischen, israelischen Schwulen als seine PR-Instrument. Und das ist mehr oder weniger der Kern der Kritik. Sehr interessant, es ist alles in Israel anerkannt, es ist keine Verschwörungstheorie oder sowas. So in Israel sprechen alle von Pinkwashing, sie können das gut finden oder schlecht finden, aber es ist eine bekannte Tatsache. Übrigens, sie sagen auch weiter, was Pinkwashing nicht ist. Und sie meinen, der Begriff Pinkwashing kritisiert jedenfalls nicht die Arbeit von LGBT-Organisationen, sondern ihre zynische Vereinnahmung durch staatliche Institutionen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt über Pinkwashing spreche, meine ich, wenn Menschen in Jerusalem jetzt eine Demonstration gegen homophobe Gewalt machen, das ist Pinkwashing. Nee, das ist nicht. Aber wenn die Außenministerium ein Bild von dieser Demonstration macht und sagt, guck mal, wie offen Jerusalem ist, dann ist schon was anderes. Es ist so absurd, dass es war eigentlich ein CSD in Jerusalem und es gab so ein, diese, es gibt so ein Schild im Anfang von Jerusalem, das Willkommen, und sie haben das in Regenbogenfarben, so Aktivisten haben das in Regenbogenfarben gemalt, nachts über, illegal. Es kam raus, es war in den Medien, die Außenministerium hat das Bild geschickt in der ganzen Welt. Jerusalem begrüßt die CSD-Teilnehmer, die Stadt ist gegen die CSD und sie haben genau diese Farben genau am gleichen Tag schon übermalt, nochmal mit Weiß. So, solche Sachen passieren einfach, ne? Dass diese Vereinnahmung super zynisch auch funktioniert. Genau. Ich habe eigentlich ganz viele Beispiele davon, aber ich will das nicht so viel, weil wir wollen auch zur Diskussion kommen. Genau, zum Beispiel, nur kurz zu Themen, das ist eine sehr bekannte Pornodarsteller, ein amerikanischer, russischer Jude, der sehr bekannt ist für seine islamophobische Äußerungen und auch für seine Israel-Unterstützung. Er hat einen Pornofilm gemacht in Israel, der sehr gut sich verkauft übrigens, mit israelischen Männern. Da dürften keine nicht 100%ig jüdische Männer teilnehmen. Er meinte das auch, ich will keine... Er ist selbst russischen Ursprung, aber er meinte, ich will keine Russen, die nicht 100%ig Juden sind, so, weil viele Russen haben nur eine jüdische Mutter oder nur einen jüdischen Vater. Die will ich nicht, ich will nur rein rassische haben. Und er kämpft auch die ganze Zeit in New York und macht auch sehr viel von dieser Kampagne. So ist, mit seiner Pornofirma arbeitet auch zusammen mit dem israelischen Außenministerium, was eigentlich super lustig ist. Das ist so ein Beispiel von einigen Pinkwashing-Kampagnen. So, die Pinkwashing-Kampagne ist nicht nur umzudeuten und zu sagen, wie wunderbar Israel ist, sondern auch, wie schlimm die Orient ist oder wie schlimm die Araber sind. Das ist von einer amerikanischen Gruppe, die nichts mit Lesben und schwulen Rechten zu tun hat und nie sich dazu geäußert hat. Und diese Flyer, es gibt zwei Seiten. Eigentlich, das ist die erste Seite. Why does Israel look like paradise to gay Palestinians? Israel is a sanctuary, versteht ihr das Wort? Was? Ja, ein Schutzgebiet. A sanctuary to many gay Palestinians who suffered beatings, imprisonment and death at the hands of their families and the Palestinian Authority police within Palestinian communities. Israel has no laws against sodomy and its constitution guarantees equal rights gay and lesbian Israelis. Have gay organizations and community centers, hold gay parades, gay members of parliament, serve openly in the military, enjoy TV programs with gay themes. Israel respects life. Ich muss kurz diese, so, weil diese Kampagnen auch sehr so lügerisch sind. Nur Punkt nach Punkt. Israel ist keine Sanctuary, ist kein Schutzgebiet für Palästinenser, weil es gibt immer diese Idee, dass es wird auch oft in den Medien gesagt, Palästinenser können Asyl kriegen. Schwule Palästinenser können Asyl kriegen in Israel. Keiner kriegt Asyl in Israel. Selbst so, es gab 100 Leute erst davor, die Asyl gekriegt haben, und als mehr als 100 geworden ist, hat es gestoppt. Israel hat keine Asylprozesse. Kein Palästinenser hat in Israel ein Asyl bekommen. Außerdem, er hat mit dem Geheimdiensten kollaboriert. Und dann hat er nicht wegen er schwul ist, sondern weil er mit dem Geheimdienst kollaboriert hat, Asyl bekommen. Das ist auch ein normaler, also ein bekannter Fakt. So, es ist dann, die Constitution guarantees equal rights. Wir haben keine Verfassung. Es gibt keine Verfassung in Israel. Das ist auch ein großes Problem. Es gibt so ein bisschen was wie Grundgesetz, die nicht, so, es kann auch immer verändert werden. Und da steht auch in diesem angeblichen Grundgesetz nichts für schwulen Rechten. Dann geht's weiter. Wir haben gay members of parliament. Es gibt nur einer. Und, ja, genau. Serve openly in the military. Es gibt tatsächlich einige, die so, aber viele verdecken sich auch so. Und dass wir TV-Programs with gay themes ist einfach, tatsächlich sie lassen einige schwule Männer auch im Fernsehen. Aber es kommt immer so, Israel ist wunderbar und dann ist Palästina böse. So Treatment of Gay Men by the Palestinian Authority. Nur kurz sagen, Palestinian Authority heißt die PA, so, das ist eine staatsähnliche Struktur, die von Israel, Deutschland, USA und so weiter unterstützt wird. Sie kriegen Gelder von Israel und USA, sie sind da, ihre Hauptaufgabe ist eigentlich, Terroristen festzunehmen. Sie sind nicht irgendwelche, eine feindliche Organisation für die USA und Israel. Sie kriegen ihre Gelder und Waffen von Israel. Palestinian Authority police arrest and torture gay men. Ist tatsächlich einige Mal passiert. Palestinian families organize vigilant mobs to beat and kill gay men. Das passierte eigentlich vielleicht zweimal. Und das sind Informationen von der schwulen palästinensischen Organisation. Palestinians accuse gay Palestinians of collaborating with Israel. Und das finde ich einfach eine Frechheit, weil tatsächlich jemand von der schwule zionistischen Organisation in Israel hat gemeint, jeder schwule Palästinenser, den ich kenne, wurde erpresst. Ich kenne keine schwule Palästinenser von den besetzten Gebieten, die nicht durch die Geheimdienste erpresst wurde. Und dass sie das als Vorwurf gegenüber den Palästinenser, die das, dass sie verdächtigen, die Schwulen, ist eigentlich sehr zynisch. Gut, es gibt noch viele solche Beispiele. Das ist aus New York, wo who would you like to invite to your wedding? Das ist auch eine ganz krasse. Und dann Israel's neighbor, so wie schlimm ist es in Iran? Oder Iran ist gar nicht die Nachbarschaftsland von Israel, aber es ist in den USA, das ist Geografie auch nicht so wichtig. There is no pride parade in Egypt, Jordan or Gaza. Homosexuality is illegal in Syria. Das weiß ich eigentlich, ich glaube, das ist nicht wahr, aber egal. Und dann, wie wunderbar Israel ist. Ne? Also es ist immer auch so, dieses Israel ist auch wunderbar immer im Vergleich. Diese Propaganda ist sehr oft militaristisch. Das ist auch sehr früh, das ist vor 2002. Where in the Middle East can gay officers serve their country? Das ist so auch Sachen, die in den USA dann verbreitet werden. Und in Deutschland. Das ist eigentlich von der israelischen Militär ein Bild, die verbreitet wurde von CSD. Es später rauskam, sie sind eigentlich gar nicht schwul. Oder nur der eine ist schwul, der andere ist nicht schwul. Sie tragen auch keine Waffen, weil sie sowieso für diese PA-Agentur der Militär arbeiten. Es wurde einfach so gestellt. Und ich meine, was passiert so, wenn Israel auch diese Bilder produziert, ist es auch immer sehr nah mit Militär gut, so das Militär, das auch eigentlich das Imageproblem von Israel schafft, ne? So die Besatzung, die Repression, soll auch dadurch umgedeutet werden. Die Prime Minister sagt das immer öffentlich, immer auf Englisch übrigens, das wurde auch gerade jetzt in Israel auch nochmal thematisiert von schwulen Gruppen, nicht linke schwulen Gruppen, aber immer wenn Netanyahu überhaupt über Israel spricht, spricht er, wie wunderbar es ist für Schwulen bei uns. Aber er sagt kein Wort innerhalb Israel über schwule Rechte. Und es gab so eine Kampagne von den ganz Mainstream-Schwule Gruppe. Netanyahu spricht Hebräisch. Damit er auch, was er sagt, auf Englisch, auf Hebräisch mal sagt. Aber so, in a region where women are stoned, gays are, so, wo, in einer Region, wo Frauen gesteinigt werden, Schwulen werden erhängt, Christen verfolgt, Israel sticht heraus, es ist anderes. Die israelische Botschafter für die USA hat die gleiche, so, the fact is that Israel was a pioneer in LGBT rights well before 1967. Da wurde viel darüber gelacht in Israel, weil die Sodomiegesetz galt bis 86. It remained a pioneer of LGBT rights at a time when suicide bombers were blowing up our buses and restaurants. Die Verbindung sehe ich auch nicht. And then thousands of missiles were raining down on our cities. We're still giving shelter to Palestinian gay refugees from the West Bank and Gaza. Das ist einfach eine Lüge. Und diese Lüge wird immer wieder verbreitet. Das ist keine Verschwörungstheorie, gerade jetzt von irgendwelchen linken Spinner wie ich. Ich meine, das ist ein Beispiel. Es gab jetzt eine Gesetzvorlage, wo Schwulen und Lesben irgendwie weiter anerkannt werden gegen Diskriminierung und weiter und so weiter. Und die Regierung hat sich dagegen gestellt. Und dann kam so eine, die schwule Gruppen innerhalb, so die schwule Parteigruppen innerhalb drei Parteien, auch von den rechten Parteien, kamen mit einem öffentlichen Brief zu Netanyahu. Und ich lese das mal vor, ich versuche das in Deutsch zu übersetzen. Du und deine offizielle, so, sie und ihre offizielle, es gibt keine sie im Verbrechen, sie und ihre offizielle Repräsentanten des Staates Israel sprechen immer über die schwule Gemeinde in Israel, wenn ihr versucht, Israel als eine demokratische und fortschrittliche Stadt zu vorzustellen. Auch wenn sie über Iran sprechen, erwähnen sie, wie Homosexuelle da gehängt werden. Als eine Art, die dunkle Seite dieser Regime zu zeigen. Deine Regierung benutzt Persönlichkeiten aus der schwulen Gemeinde, um Asbara, Asbara ist das hebräische Wort für PA, also Aufklärung, sein eigener Begriff, für Asbara gründen im Ausland und versuchen zu zeigen, wie schön und aufklärisch die israelische Gemeinde ist. Als Menschen, denen der Staat so wichtig ist, machen das gerne mit. So, wir machen auch das mit. Wir gehen im Ausland, weil wir Patrioten sind. Wir zeigen, so, ich meine, es ist nicht nur, dass es irgendwie von der, eine zynische Vereinnahmung von oben, sondern tatsächlich schwule Menschen in Israel, vor allem Schwulen, es gibt auch vielleicht zwei lesbische Frauen, die das mitmachen, tatsächlich gerne reisen mit dem Außenministerium und zeigen, wie wunderbar und wie schwul, so, wie schwul freundlich der Stadt ist. Das ist so von der israelischen Botschaft hier. Es wird auch weiter, also es wurden auch schwulen Aktivisten eingeladen, um darüber zu sprechen, wie wunderbar Israel ist, auch hier in Berlin. Das wurde auch verteilt in der CSD. In der CSD stehen auch offizielle Mitarbeiter der israelischen Botschafter und machen das. Es gibt diese Tourismuskampagne, alle wollen nach Tel Aviv. Es gibt unglaublich viele schwule Touristen, die nach Tel Aviv reisen. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde Tel Aviv eigentlich langweilig. Bier kostet 6 Euro. Ihr müsst das euch vorstellen, wenn ihr dahin reisen will. So ein kleines Bier. Und es wird auch immer dieses Bild von Tel Aviv als offen gezeigt. Irgendwie habe ich das jetzt nicht. Nee, okay. Genau, dieser Tourismus ist auch ein großer Teil davon. Und mit diesem Tourismus wird auch immer über Tel Aviv gesprochen. Weil eigentlich über alle anderen Landteile würden sie auch nicht so gerne schwule Touristen sein. So schwule Touristen in Jerusalem werden nicht so gerne gesehen. So, nicht wenn sie öffentlich schwul sind. Gut. Ich will noch kurz sagen, also es gibt auch Effekte über die einzige Community und das ist, glaube ich, die Auswirkungen, die wir auch in Deutschland immer sehen. Es gibt eine kleine Gruppe von schwule weiße Männer, so weiße heißt also Juden aus europäischen Ländern, die in diese Vereinigungen sind, die sehr nah zu dem Ministerium sind, die ganz viel Gelder kriegen und ihre Position sehr genießen. Gleichzeitig haben wir und tatsächlich auch die großen schwule Organisationen verbringen, so machen ihre Gelder viel mehr in Tourismus. Und irgendwie das Versuch, irgendwie das Bild von Israel zu verbessern, als eigentlich mit Gemeindearbeit, so Jugendlichen zu unterstützen, Schweigen von Transsexarbeiterinnen oder Jugendlichen aus benachteiligten Gruppen, so. Es ist wirklich die schwule Organisation in Israel, die offizielle, hat sich wirklich umorientiert. Und das hat so viel mehr in diese Tel Aviv Bubble und ganz viel wird vergessen, was eigentlich außerhalb dieser sehr reiche Szene läuft. Natürlich durch diese Maßnahmen werden auch palästinensische Schwulen und Lesben und Trans, Juden aus Äthiopien oder arabischen Ländern auch ausgetrennt. So, das Bild soll westlich sein. Man soll nicht irgendwie denken, dass wir auch orientalisch sind wie unsere barbarischen Nachbarn. All diese Sachen haben ihre Effekte auch so. Es gibt auch Gentrifizierung, die dadurch kommt. Schwule Kneipen und schwule Partys sind nicht mehr zu leisten für die meisten meiner Freunde. Können gar nicht mehr zu einer schwule Kneipe gehen, weil es so teuer geworden ist. Alles ist super teuer in Israel, aber schwule Kneipen sind noch teurer. So, es sind auch immer diese Einflüsse, die irgendwie eine ganz andere, so auch dieser Sextourismus, die dadurch geschafft wurde, sehr problematische Aspekte auch auf die eigene Community haben. Kurz aber zurück zu Deutschland und was für Aspekte das heißt für uns hier mit den schwulen Gemeinden oder mit dem queeren Kämpfen. Wie ich gezeigt habe vorher, diese homonationalistische Debatten, diese rassistische Debatten von schwul gleich westlich mit Israel auch wunderbar funktionieren. weil Israel auch als Bild für die Westen benutzt wird, als fortschrittlich gegenüber. So, es ist ein guter Grund, warum sehr viele Islamophoben, sehr viele neue rechten Gruppen in ganz Europa Israel als ihre Symbol heute benutzen. Was total pervers ist, aber das sehen wir auch innerhalb unserer Communities. Israel so wird immer so sehr ganz gut dargestellt. Es wird gar nicht gefragt mehr, was heißt das eigentlich für Nicht-Weißen in Israel oder was heißt das für palästinensische Schwulen in Berlin, wenn wir uns einfach identifizieren mit diesem Land. Die deutsche Phänomen ist noch krasser, weil ich glaube, es gibt einen sehr guten Artikel darüber, wie die schwule Gemeinde sich auch als die besseren Opfer, die Holocaust auch sehen. Es gibt so diese Opferkonkurrenz in Deutschland, die auch von schwulen Verbänden geführt wird. Es gab schon oft in den Medien, in schwulen Medien in Berlin, Schöneberg, die schwule Kids in Schöneberg, wird zu Israel verglichen. Wir müssen uns schützen. Wir müssen uns schützen gegen unsere arabischen Nachbarn, genauso wie der Staat Israel. Wir müssen uns schützen gegen die Migranten, die viele von denen sind Muslime. Die Zusammenarbeit von diesen Gruppen, auch mit israelischen Gruppen, akzeptiert eigentlich ihre rassistische Politik. Und ich meine, auch die rassistische Politik von Gruppen innerhalb Deutschland ist ganz bekannt und wurde von Migrantinnen hier thematisiert. Ich glaube, in Münster wurde das vielleicht nicht so oft diskutiert, aber in Berlin ist das ein sehr heikles Thema. Die viele migrantische Queers thematisiert haben, dass irgendwie dieses Bild von Migranten als homophob sie diskriminiert. So, ich meine, es gibt schwule Kneipe, wo Leute, die südländisch aussehen, nicht rein dürfen, weil sie homophob sind. Als die CSD zum ersten Mal, so nicht die Transgenial, sondern die offizielle CSD, erstmal durch Kreuzberg laufen sollte, es gab unglaublich viele rassistische Anmerkungen und auch rassistische Parolen, die geschrien wurden. Ich meine, dieser ganze Rassismus funktioniert auch ganz gut mit einer Israel-Solidarität auch in der schwulen Gemeinde.